Sie war das größte deutsche Schiff und das schnellste damals, Ende der 20er Jahre, als sie gebaut wurde und auf ihre Jungfernfahrt ging. Die legendäre Bremen, das zweite Schiff, das diesen Namen trug. Länger als 12 Jahre war das schwimmende Hotel allerdings nicht auf den Weltmeeren unterwegs. Was so ruhmreich begann, endete mit einer Brandstiftung. Die beiden Radio Bremen-Autoren Dieter Rokohl und Dieter Johansen haben sich 1952 daran gemacht, die Geschichte der legendären Bremen zu recherchieren und in einem damals hochmodernen Radio-Feature zu Gehör zu bringen. Heute senden wir in unserer Reihe Klassiker des Features dieses Stück noch einmal. Deutsche Schiffen Maschinenbau AG Werk Weser, ich verbinde. Deutsche Schiffen Maschinenbau AG Werk Weser, ich verbinde. Also Fräulein, schreiben Sie an den norddeutschen Lloyd Bremen. Wir bestätigen dankend Ihr Schreiben vom 11. Dezember, mit dem Sie bei uns anfragten. Wir schreiben den 14. Dezember 1926. Ein Tag wie jeder andere in der Werft der Deutschen Schiff- und Maschinenbau AG, Werkaktiengesellschaft Weser, Bremen. Nicht nur in den Büros, auch draußen auf dem Werftgelände herrscht eine unermüdliche Betriebsamkeit. Von den Helligen herüber dröhnt das ohrenbetäubende Klopfen der Niethämmer. Schweißmaschinen zischen auf, Eisenplatten und Stahlschienen schwingen in den gewaltigen Armen der Kräne durch die klare Winterluft. Und doch, dieser 14. Dezember 1926 ist für die Werft an der Weser ein ganz besonderer Tag. Der norddeutsche Lloyd in Bremen hat den Bau seines neuesten Schnelldampfers Bremen für den Nordatlantikverkehr in Auftrag gegeben. Meine Damen und Herren, wie Sie alle wissen, wurde durch den Ausbruch des Krieges 1914 auch der bisherige durch unseren norddeutschen Lloyd seit Jahrzehnten regelmäßig betriebene Schnelldampferdienst unterbrochen. Aus diesem Grunde wurden für uns zur Erbauung eines neuen Schnelldampfers eingehende Studien notwendig. Es tauchten für unsere Reederei die wesentlichen Fragen auf: Was wird zurzeit in der nordatlantischen Großpassagierschifffahrt an modernen Einrichtungen in allen Passagierklassen geboten? Und welche Lebensgewohnheiten haben insbesondere die Nordamerikaner in ihren neuesten Hotels und Häusern? Denn erfahrungsgemäß stellen die Nordamerikaner das Hauptkontingent der Passagiere der ersten Klasse. Und gerade diese bildet für einen Schnelldampfer das wirtschaftliche Rückgrat. Die Entwicklung auf der stärksten Ader des Weltverkehrs erfordert eine Erhöhung der Geschwindigkeit. Eine große Geschwindigkeit verlangt aber auf längeren Reisen ohne Zwischenhäfen einen großen Schiffskörper. Und dieser wiederum wird von den Passagieren bevorzugt. Einmal, weil große Schiffe den Unbilden des Wetters leichter standhalten, auch mit umfangreichsten Sicherheitsvorrichtungen versehen werden können. Zum anderen ermöglichen sie auch für die Passagiere komfortablere und bequemere Einrichtungen als kleinere Schiffe. Aus all diesen Erwägungen entschloss sich nun der norddeutsche Lloyd zu dem Bau des bisher größten Schnelldampfers, der Bremen. Am 18. Juni 1927, ein halbes Jahr nach der Auftragserteilung, begann mit der Kiellegung das gigantische Werk. Monat für Monat wuchs der gewaltige Schiffsleib unter den Händen deutscher Schiffsbauingenieure und Werftarbeiter. 25 Millionen Kilogramm Stahlbleche und Profile wurden verwendet. Rund 14 Millionen Nieten in den Riesenkoloss hineingeklopft. 4 Getriebeturbinenaggregate, von denen jedes gesondert eine Propellerwelle bewegt, sollen dem 4-Schraubenschiff die von der Reederei vorgeschriebene Geschwindigkeit geben. Jede dieser 4 Schiffsschrauben ist aus einem Stück in Bronze gegossen. Sie wiegen zusammen 68.000 Kilogramm. In 7 wasserdichten Räumen sind die Maschinen- und Kesselanlagen untergebracht. Sie sind so angeordnet, dass selbst bei einer schweren Kollision im mittleren Teil des Schiffes eine der Kesselgruppen stets intakt bleiben wird, damit das Schiff in einem solchen Falle seine Fahrt mit eigenem Dampf selbstständig mit einer noch ziemlich hohen Geschwindigkeit fortsetzen kann. Ein Stab von 30 Ingenieuren und einer großen Zahl von Assistenten, Elektrikern und Kühlmaschinensachverständigen ist zur Überwachung der Maschinenanlage vorgesehen. Für Reparaturen auf hoher See sind Werkstätten für Maschinenschlosser, Dreher, Schmiede, Kupferschmiede und Elektriker in einer Größe geplant, wie sie mancher Landbetrieb nicht aufzuweisen hat. Allein 356 Elektromotoren und ebenso viele Hilfsmaschinen werden von der Dieselanlage gespeist. Denn schon für die weit verzweigte Lüftungsanlage des Schiffes müssen stündlich 1.500.000 Kubikmeter Luft bewegt werden können. Um von ca. 10.000 verschiedenen Stellen des Schiffes klingeln oder telefonieren zu können, werden 200.000 Meter Leitungsdraht für Schwachstrom gelegt. 1 Million Meter Draht verschlingt dazu das gesamte Kabelnetz. Noch nie ist bisher in der Geschichte des Schiffbaues mit solchen Zahlen gerechnet worden. Was Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker und Konstrukteure in unermüdlicher Kleinarbeit Tage und Nächte lang an Modellen ausprobierten, auf Reißbrettern entwarfen und mit Formeln errechneten, nimmt mit jedem Hammerschlag, mit jedem Handgriff auf der Werft vollendete Form und Gestalt an. Über ihnen schwebt die große Frage, werden die Berechnungen stimmen? Noch liegt der gewaltige Schiffsleib mit seinen aufragenden Spanten wie das stählerne Gerippe eines Riesenfisches auf den Stapelklötzen an Land. Aber dann, am 16. August 1928, ist der große Tag gekommen, an dem das neue Schiff seinem Element übergeben werden soll. Wir befinden uns mit dem Mikrofon auf der Werft, Werk Weser AG der Deschimak. Eine unübersehbare Menschenmenge hat sich eingefunden, um den denkwürdigen Augenblick mitzuerleben, an dem der neue Riesenschnelldampfer des norddeutschen Lloyd von Stapel läuft. Vor uns liegt der gigantische Schiffsleib in seiner ganzen Länge von 286,10 Metern. 31 Meter misst er in seiner größten Breite. 51.656 Bruttoregistertons umfasst sein Raumgehalt. Noch nie haben die Meere der Welt ein solches Schiff getragen. Uns schwindelt fast, wenn wir am Bug hinaufblicken, der nun in wenigen Minuten zum ersten Mal in die Fluten tauchen wird. Dieser Tag ist nicht nur ein Festtag für die Werft, für die Stadt, sondern für die ganze Nation. Mit diesem stolzen Schiff wird Deutschland wieder in den friedlichen Wettstreit der seefahrenden Völker treten. Bewegung kommt in die Menschenmenge, die das Werftgelände umsäumt. Die Polizeiabsperrung salutierend, der Herr Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg trifft soeben ein, um als Taufpate den Taufakt zu vollziehen. Jetzt betritt er das Podest. In Schweigen fahren die Menschen, um seiner Stimme zu lauschen. Der Reichspräsident sagte damals: Als vor 70 Jahren der damals noch junge norddeutsche Lloyd seinen ersten für den transatlantischen Verkehr bestimmten Dampfer vom Stapel ließ, gab er ihm in treuer Anhänglichkeit an die heimatliche, altehrwürdige Hansestadt den Namen Bremen und mit ihm das Bremer Wappen, den Schlüssel, den der Anker kreuzt und ein Eichenkranz umschließt. Der Gründer des norddeutschen Lloyds geleitete ihn auf seine Probefahrt mit den Worten: In dem Anker halten wir die Hoffnung fest, dass der Schlüssel uns die Verkehrswege öffnen wird, die wir mit deutscher Manneskraft, Ausdauer und Treue festhalten wollen. Ja, schon einmal lief ein Passagierdampfschiff mit dem Namen Bremen von Stapel. Aber in Green Rock in England und im Jahre 1858. Es war 2500 Tons groß und fuhr 13,5 Knoten in der Stunde. Eine New Yorker Zeitung schrieb am 13. Juli 1858 über die Ankunft dieser kleinen Bremen: Der Dampfer Bremen hat trotz fortwährend ungünstiger Witterung, die sogar an seinem Takelwerk einigen Schaden angerichtet, seine lange Reise über den Ozean in der verhältnismäßig kurzen Zeit von 14 Tagen zurückgelegt. 14 Tage? Ja, das war damals, 1858. Unsere Bremen hier wird mit 28 Meilen die Stunde den Ozean in 6 Tagen überqueren. Von Bremen nach New York in 6 Tagen. Der Reichspräsident sagt in seiner Taufrede weiterhin: Stolze Schiff, geben wir den Namen, den vor 70 Jahren der erste transatlantische Lloyddampfer erhielt. Den Namen Bremen. Und mit ihm das Wappen, das die Hoffnung und die Treue, wie den Willen, die Wege zwischen den Völkern zu erschließen, verkörpert. Möge die Schiff in stets glücklichen Fahrten die See durcheilend den deutschen Willen zur friedlichen Mitarbeit unter den Völkern über die Meere bringen. Möge es ein Glied mehr sein, das uns mit den Ländern jenseits des Ozeans verbindet. Und möge es uns mahnen, dass nur zusammengefasste Kraft und einiges Wollen uns den Wiederaufstieg und die Selbstbehauptung in der Welt verbürgen. Mit diesem Wunsche taufe ich dich, Bremen. Thank you. Der glückliche Stapellauf war gelungen. Aber noch fast ein Jahr sollte vergehen, bevor das Schiff seine Jungfernreise am 16. Juli 1929 unter seinem Kommandanten Kapitän Leopold Ziegenbein antreten konnte. Während dieser Zeit wurde die Inneneinrichtung vorgenommen. Namhafte Architekten und Künstler waren mit Entwürfen für Dekoration und Ausstattung beauftragt worden. Für die Haupträume der ersten Klasse der bekannte Düsseldorfer Architekt Professor F.A. Breuhaus. Die Staatszimmergruppen statteten der Direktor der Berliner Kunstgewerbeschule Professor Bruno Paul, Professor Wach Düsseldorf und der Architekt Karl Rotermund aus. Die Gesellschaftsräume der zweiten Klasse entwarf Dr. H.C. Rudolf Alexander Schröder aus Bremen, der auch das Rauchzimmer der ersten Klasse und den anschließenden Wintergarten schuf. Bilder, Gobelins, Plastiken, Mosaiken, Teppiche und Malereien wurden ersten deutschen und ausländischen Künstlern in Auftrag gegeben. Unter ihnen Professor Fritz Erler, München, Professor Cäsar Klein, Berlin, Ivar Jonsen, Schweden, Pellegrini, Basel, Professor Walter Trier, Berlin und Kopanaki, Paris. Die erste Klasse umfasste 320 Zimmer, einen Hauptspeisesaal, zwei Separatspeisesäle, eine Halle, Ballsaal für Bordfeste, Theater- und Kinovorstellungen, eine Bibliothek, eine Ladenstraße, Rauchsalon, Sonnendeckrestaurant, Kinderspielzimmer, Speisezimmer, Schießstand, Kegelbahn, Luxuskammern und Treppenhäuser. Das vordere Treppenhaus reichte durch 10 Etagen und konnte mit einem elektrisch betriebenen Lift modernster Bauart durchfahren werden. Die erste Klasse war entsprechend den Gewohnheiten und Ansprüchen der auf solchen Luxusschiffen reisenden Passagiere mit dem denkbar größten Komfort ausgestattet worden. Und dennoch wurde jeder überflüssige Luxus vermieden und das Hauptgewicht darauf gelegt, alles denkbar bequem und unter möglichster Raumausnutzung einzurichten. Dieser Grundsatz wurde auch bei der Ausstattung der anderen Klassen befolgt. Ja, zum ersten Mal wurde die gesamte dritte Klasse und die dritte Kajüte vor Touristen oberhalb des Schottendecks eingebaut, sodass auch ein großer Teil dieser Kammern im mittleren Schiffsraum lag. Ein erheblicher Fortschritt im sozialen Sinne, wenn man bedenkt, dass bisher auf allen Passagierdampfern der Nordatlantikfahrt sogar schon die zweite Klassen im Hinterschiff untergebracht waren und dann noch zwei Decks tiefer, als es bei der Bremen der Fall war. Für die 2000 bis 2500 Passagiere war alles getan, um ihnen die sechstägige Überfahrt so angenehm wie möglich zu machen. In der Einführung zu seinem Buche Ozean Express sagt Professor Breuhaus, der Mitgestalter der Innenausstattung, über die Gedanken und Grundsätze zum Großschiffbau des norddeutschen Lloyd: Der mächtige Gesamtorganismus, konstruiert in gesetzmäßiger, klarer Ordnung, ist ein schwimmendes, grandioses, die Meere durchschneidendes Hotel, geboren im Geiste moderner Ingenieurkunst. Klar und organisch ist der Eindruck der äußerst sachlichen, unerhört schönen Schiffsform, überwältigend in der technischen Form der Welt von 1930. Die Bremen ist als kompliziertestes, großartigstes Verkehrsmittel, in dem alle Einzelheiten hochwertig gestaltet sind, zu betrachten. Sie ist in allen Einzelheiten ein Kunstwerk, ein von Menschengeist belebtes, aus edelstem Material hergestelltes, von Menschenwillen beherrschtes und Erdteile verbindendes technisches Lebewesen. Alle Vorzüge dieses imposanten Verkehrsmittels werden gekrönt durch das den Fahrgästen gebotene Höchstmaß an Sicherheit und Bequemlichkeit. Verwöhnte Menschheit findet in all diesen Dingen eine Selbstverständlichkeit unserer Zeit. Das Werk der Schiffbauingenieure, Werftarbeiter und Innenausstatter ist getan. Die Bremen, schon von Weitem an dem schnittigen Rumpf und den beiden hohen, weit auseinanderstehenden Schornsteinen, in denen je ein vierstöckiges Wohnhaus aufrecht stehen könnte, zu erkennen, liegt zur ersten Ausfahrt am Columbus-Quay in Bremerhaven bereit. Während die 2000 Passagiere ihre Reisevorbereitungen treffen, herrscht in der Reederei eine fieberhafte Tätigkeit. Ja, hier Norddeutscher Lloyd, Proviantamt. Wir brauchen für die Ausreise der Bremen 985 Zentner Fleisch, Wurstwaren und Pasteten, 280 Zentner Fisch, 350 Zentner Geflügel, 80 Zentner Brot, dazu 440 Zentner Mehl, 43 Zentner Kaffee, 3 Zentner Tee, 17.000 Liter Milch, 140 Zentner Butter, 90.000 Eier, 15.000 Flaschen Wein aller Art, 300 Hektoliter Bier, 18.000 Zigarren, 120.000 Zigaretten, 17.000 Apfelsinen, 5.000 Zitronen. Mit der Bahn, per Lastwagen und sogar mit Flugzeugen rollen diese riesigen Mengen Proviant für 2000 Passagiere und 1000 Mann Besatzung heran. 8.000 Tischtücher, 35.000 Servietten, 34.000 Handtücher, 4.000 Betttücher und 6.000 Kissenbezüge liegen bereits parat. 500 Stewards werfen noch einmal einen Blick in die Kabinen, die sie zu betreuen haben. Noch einmal rennen die Matrosen mit Besen, Eimern und Tüchern über die Decks. 2 Dutzend Autos werden von Kränen an Bord genommen und in den Schiffsgaragen verstaut. In großen Ballen schweben 10.000 Sack Post durch die Luft, darunter wichtige Expresssendungen. Sie werden mit einem an Bord befindlichen Katapultflugzeug 1.000 Kilometer vor dem Endhafen abgeschickt, sodass sie einen Tag früher als der Dampfer den Bestimmungsort erreichen. Schon verlassen die ersten Passagiere den Sonderzug aus Berlin. Während sie an Bord gehen, steht ihr Gepäck bereits in den Kabinen. Die Ruhe selbst, doch jeden Nerv angespannt, steht der Kommandant des Schiffes, Kapitän Leopold Ziegenbein, einer der bewährtesten und erfahrensten Schiffsführer des Lloyd, auf der Brücke und gibt seine Anweisungen. Für ihn ist dieser 16. Juli 1929 der glücklichste Tag seiner Seemannslaufbahn. Ein Augenzeuge berichtet über die Jungfernreise der Bremen. Tiefblauer Himmel und Sonnenschein über den Tausenden, die aus Bremen, den Unterweserorten und aus dem Binnenlande herbeigeeilt waren, um das erste Auslaufen des neuen Ozeanriesen mitzuerleben. Über dem Schornsteinwald der Nordenhammer Werften kreisen silbern glänzende Flugzeuge. Ausflüglerdampfer schießen heran, die der Bremen, der großen Schwester zu Ehren, über die Toppen geflaggt haben. Hochrufe, Gesang, Grüßen herüber und hinüber, Tücher schwenken. Dann aber ist es soweit. 10 starke Schlepper haben vorn und hinten festgemacht. Der Lotse steht auf der Kommandobrücke. Die Sirene heult auf. Die letzten Halteleinen fallen. Die Landungsgänge werden eingezogen. Noch einmal heulen die Sirenen 3-mal auf. Fast unmerklich kommen wir vom Land ab und nehmen schräg ab vom Kai unsere Fahrt auf, dem offenen Meer entgegen. Dieser verdammte Nebel. Was meinen Sie, Bootsmann, ob wir es schaffen? Mit dem blauen Band meine ich. Keine Ahnung. Der Nebel hat uns schon ganz schön zu schaffen gemacht. 6 Stunden Verspätung in Cherbourg. Das müssen wir erstmal wieder einholen. Nun sagen Sie doch, Herr Kapitän, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Wie steht's denn? Wann kommen wir in New York an? Die ganze Welt wartet doch auf den Ausgang dieses Kampfes um das blaue Band. Ach, sagen Sie doch, Herr Kapitän, was ist eigentlich das blaue Band? Auf dem ganzen Schiff wird ja dauernd davon gesprochen. Es werden sogar Wetten abgeschlossen. Ja, nee, Frau, das ist schnell erklärt. Ja? Es ist die Siegestrophäe für den schnellsten Ozeandampfer der Welt. Ach, ja, es kommt aus England. Man nahm die blaue Farbe des englischen Hosenbandordens, der die höchste englische Auszeichnung ist. Es ist dann im Laufe der Jahre zum Symbol des ersten Preises im sportlichen Wettkampf geworden. Oh ja. Wer hat denn jetzt das blaue Band? England eroberte es mit der Mauretania. Ach. Die Mauretania fuhr von Southampton nach New York in 5 Tagen und 5 Stunden. 5 Tage und 5 Stunden? Ja. Donnerwetter. Und wir, Herr Kapitän, wie lange werden wir brauchen? Nun, so schnell die Bremen uns hinfährt. Ohne, dass wir die Sicherheit des Schiffes während der Fahrt auch nur eine Minute zugunsten der Schnelligkeit gefährden. Na, Gott sei Dank, ja. Aber nun entschuldigen Sie mich wohl, meine Herrschaft. Ach, man kann ihn fragen, wie man will. Immer windet er sich mit einer diplomatischen Antwort heraus. Ja. Ja. Kapitän Ziegenbein wusste selber nicht, ob er auf der Jungfernfahrt der Bremen das blaue Band erringen würde. Am 19. Juli frischt der Wind auf Stärke 6 bis 7 auf. Die Eintragung im Schiffstagebuch lautet: Regenschauer, ziemlich grobe See. Wieder kommt Nebel auf und die Geschwindigkeit muss reduziert werden. Auf dem vorgeschriebenen Treck sind zahlreiche Eisberge gemeldet, sodass das Schiff einen Umweg von 72 Seemeilen machen muss. Mit jeder Stunde wächst die Spannung. Mannschaft und Passagiere kennen nur noch die eine Frage: Wird die Bremen es trotz dieser Verzögerungen durch das ungünstige Wetter schaffen? Am 22. Juli klart es plötzlich auf. Und am Nachmittag desselben Tages sehen die Passagiere schon die Wolkenkratzer von New York. Die Bremen hatte den Rekord der Mauretania geschlagen. 4 Tage, 17 Stunden und 42 Minuten brauchte sie von Cherbourg bis zur Einfahrt New Yorks. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 27,83 Seemeilen in der Stunde. Ganz New York, ja fast ganz Nordamerika, ist von der Bremen und ihrer Rekordleistung begeistert. Die amerikanischen Zeitungen schreiben: Deutschlands schnellstes, schönstes und größtes Schiff ist im Hafen. Es kam auf die Minute pünktlich an. Die Passagiere konnten glatt und schnell gelandet werden. Unter den kritischen Augen Tausender war die Bremen von Ambrose Feuerschiff zur Quarantäne und von dort zum Pier gefahren. Tausende jubeln dem Schiffe ihren Gruß zu. Ohrenbetäubendes Konzert der Pfeifen und Sirenen anderer Schiffe ist das äußere Zeichen der Anteilnahme des New Yorker Hafens. Bay Ridge hat nie zuvor derartige Begeisterung, derartige Besucherscharen erlebt. Es war ein Siegeszug. Kapitän Ziegenbein sowie Offiziere und Mannschaften wurden mit dem Präsidenten des norddeutschen Lloyd Heineken offiziell in der Stadthalle Brooklyns empfangen. Der Bürgermeister begrüßte die Vertreter der Bremen in der Halle, wo seit vielen, vielen Jahren zum ersten Male wieder als Schmuck neben der Landesflagge die deutsche Fahne sich zeigte. Der amerikanische Botschafter in Berlin, Dr. Jakob Gull-Schurmann, telegrafierte an den norddeutschen Lloyd: Ich gratuliere Ihnen zu der glücklichen Fahrt der Bremen und sende meine besten Wünsche. Möge das große Schiff ein weiterer Anlass sein, unsere beiden Nationen durch Handel und Verkehr und vor allem persönliche Berührung, gegenseitiges Verständnis und Anerkennung näher bringen. Auch der Kapitän der nun geschlagenen Mauretania sandte ein herzliches Glückwunschtelegramm. Und der Master Mariners Club aus Southampton bot Kapitän Ziegenbein in Anbetracht der jüngsten seemännischen Leistung Deutschlands die Ehrenmitgliedschaft an. Es war der erste Fall dieser Art. Seit ihrer ersten Fahrt jagte die Bremen mit unheimlicher Pünktlichkeit zwischen Bremerhaven und New York hin und her. Jahr für Jahr. Durch die Sommerhitze des Golfstromes, durch undurchdringlichen Nebel, durch Schneestürme, an Eisbergen vorbei. Und im Winter 1938 sogar durch den Panama-Kanal. Diese besonders schwierige Aufgabe, das gewaltige Schiff durch den engen Kanal zu führen, fiel Kapitän Adolf Ahrens zu, der 1936 das Kommando auf der Bremen übernahm. Er sagte über diese Fahrt: Ich war mir der Schwierigkeiten durchaus bewusst. Die Fahrt durch den Panama-Kanal war nur unter allergrößten Vorsichtsmaßnahmen möglich. Alles wurde zunächst gründlich überlegt. Also der Kanal hat eine Mindesttiefe von 13,7 Metern. Der Höchsttiefgang der Bremen ist 10,33 Meter. Wir müssen mit einer Mindestsohlenbreite des Kanals von 61,4 Metern rechnen. Und die größte Breite der Spanten der Bremen beträgt 31 Meter. Es bleiben uns also an verschiedenen Stellen knapp 15 Meter Spielraum bis zum Ufer. Da können wir ja fast von der Reding die Bananen von den Stauden pflücken. Erst nach lückenloser Vollendung aller Vorbereitungen liefen wir am 11. Februar von New York aus. Die Fahrt sollte uns in 40 Tagen über Peru, Chile, Argentinien, Uruguay, Brasilien, der Insel Trinidad und Nassau auf den Bahama-Inseln wieder nach New York zurückführen. Und wie wurde die Reise? Ein großer Erfolg. Die Durchfahrt durch den Panama-Kanal gelang. In allen Häfen löste die Ankunft der Bremen Staunen und Bewunderung aus. Hochgestellte Persönlichkeiten besuchten das Schiff und zollten deutscher Schiffbaukunst ungeteilten Beifall. 14.435 Seemeilen wurden in 26 Tagen durchlaufen, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 23 Knoten. Nicht ein einziger Versager im Betrieb kam vor. Gewiss ein ganz hervorragendes Zeichen für deutsche Werkmannsarbeit. Als die Bremen am 4. März wieder in New York einlief, wurde Kapitän Ahrens mit vielen Fragen von Passagieren bestürmt. Wohin fahren wir nächsten Winter, Herr Kapitän? Hoffentlich fährt die Bremen nächstes Jahr einmal um die Welt. Oh ja, ja, wir sind dabei. Sagen Sie uns ja rechtzeitig Bescheid, wenn es losgeht. Natürlich. Ich glaube, es ist auch schon eine Weltreise geplant. Ja, aber nur, wenn die Zeiten ein bisschen besser werden. Ja, die Zeit von 1929 bis 1939 war nicht gerade besser geworden. Wer mit offenen Augen durch die Welt fuhr, sah, was sich hinter den Kulissen der großen Politik abspielte. Ein dunkles Sturmtief zog am Horizont des Weltgeschehens herauf. Es warf seine Schatten auch auf den Schnelldampfer Bremen, der am 22. August 1939 abfahrbereit für seine 187. Rundreise Bremen-New York-Bremen am Columbus-Quay in Bremerhaven lag. Also, mein lieber Junge, mach's gut. Hoffentlich wird drüben alles so, wie du es dir wünschst. Dass du dir dann eines Tages eine Existenz aufbauen kannst und... Ach Mutter, keine Angst, es wird schon werden. Und nächstes Jahr hole ich dich doch nach. Ja, bestimmt. Nächstes Jahr. Wer weiß, was dann ist. Na, was soll dann schon sein? Ich weiß nicht. Aber wenn es Krieg gibt... Ach, Unsinn. Wie kannst du sowas sagen? Niemand will doch Krieg. Das läuft sich schon alles zurecht. Besucher von Bord! Besucher von Bord! Wie immer spielt sich auch auf dieser Fahrt das gewohnte Leben an Bord ab. Die Passagiere, zum größten Teil Amerikaner, richten sich in ihren Kabinen häuslich ein. Die meisten von ihnen fahren nicht zum ersten Mal auf der Bremen. Und doch, irgendetwas liegt in der Luft. Eine nervöse Spannung, die keinen so recht zur Ruhe kommen lässt. Als das Schiff am 23. August zwischen 6 und 7 Uhr morgens die Straße von Dover passiert, bietet sich ein ungewohntes Bild. Ist ja ein toller Schiffsverkehr hier heute Morgen. Ich sag's ja, dicke Luft. Wir hätten gar nicht mehr ausfahren sollen. Oder meinst du, dass die englischen Kreuzer, Torpedoboote, U-Boote und Minenleger sich hier ein harmloses Stelldich eingeben? Bin gespannt, ob der Alte mit uns wieder umkehrt. Der wird's schon richtig machen. So ein Kapitän weiß ja schließlich mehr als unser Eins. Was denn mehr? Stinken tut's, aber gewaltig. Und zwar brenzlig, verdammt brenzlig. Ich kenne das noch vom vorigen Mal, als Krieg in der Luft lag. Und das war genauso. Ich fuhr damals auf der Königsberg als Heizer. 4 Jahre war ich interniert, war verdammt kein Spaß, kann ich dir sagen. Möchte wissen, was der Alte sich so denkt. Möchte nicht in seiner Haut stecken. Mit 2000 Passagieren an Bord und dann mitten auf dem Atlantik, wenn uns da jemand erwischt. Hallo, Captain. Guten Morgen, Miss Simpson. Haben Sie eine angenehme Nacht gehabt? Oh, danke, ja. Und auch wieder nein. Wir haben doch herrliches Wetter. Und Sie als alte Bremen-Fahrerin... Oh, pardon, ich meine natürlich... Oh, ich weiß, Captain. Vor der Seekrankheit fürchte ich mich nicht. Es ist etwas anderes, was mich, wie sagt man, bedrückt. Ja, werden wir vor dem Ausbruch eines Krieges in New York sein? Ja, Sie sind nicht die Einzige, die mich das fragt. Aber es gibt darauf nur eine Antwort. Auf jeden Fall kommen wir nach New York. Wir haben ein schnelles und leistungsfähiges Schiff... Es hat vor 10 Jahren auf der Jungfernreise das blaue Band bekommen. Es müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn wir es jetzt nicht schaffen sollten. Wir fahren also auf jeden Fall nach New York? Auf jeden Fall. Herr Kapitän? Ja, was ist denn? Ein Telegramm. Ja, danke. Was ist denn? Auch nichts. Schulz, ich bitte die Offiziere zu mir. Tja, meine Herren, ich habe Sie mit dem Inhalt des Telegramms bekannt gemacht. Es ist der Beweis, dass die Lage in der Heimat als äußerst kritisch angesehen wird. Der Befehl lautet, entweder umkehren oder einen neutralen Hafen anlaufen. Was sollen wir tun? Wenn England ohne formelle Kriegserklärung die Feindseligkeiten eröffnet? Wir könnten ohne vorherige Warnung einfach angegriffen werden. Ja. Denken Sie an das Bombardement Kopenhagens mitten im tiefsten Frieden. Schöne Bescherung. Jetzt sind wir halb über den Atlantik und nun müssen wir auch durch. Sehr richtig, Warning. Das Telegramm verlangt umkehren oder einen neutralen Hafen anlaufen. Nach einem neutralen Hafen sind wir sowieso bestimmt. Amerika ist neutral. Und wird es wohl auch bleiben. Selbst wenn es in den Krieg eintreten sollte, dauert es Wochen. Oder sogar Monate. Und zurückkehren in die Heimat? Das würde bei voller Fahrt 3 Tage dauern. Aber wer garantiert uns, dass England nicht plötzlich losschlägt und uns irgendwo abfängt? Denken Sie daran, was Sie vor 2 Tagen selbst im Kanal gesehen haben. Vom Kreuzer bis zum Vorpostenboot war alles versammelt. Vielleicht warten die nur darauf, dass wir umkehren. Es gilt für mich, einen Entschluss zu fassen. Und diesen mit allen Mitteln durchzusetzen. Auf Biegen oder Brechen. Während sich die Passagiere am Abend dieses Tages wie immer zum Essen umkleiden, ahnt niemand, welche schweren Entscheidungen die Schiffsleitung getroffen hat. Aber auch nicht in New York, im Haus Nummer 57 am Broadway, in dem sich die Niederlassung des norddeutschen Lloyd Bremen befindet. Schon um Mitternacht rufen die Zeitungsverkäufe ihre Sensationszeile in den Straßen aus. Germany calls ships home. Deutschland ruft seine Schiffe. Germany calls ships home. Deutschland ruft seine Schiffe an. Seit den frühen Morgenstunden schrillen im Büro des norddeutschen Lloyd in New York unablässig die Telefone. Was sagen Sie zu den Zeitungsmeldungen? Stimmt es, dass die Bremen zurückgerufen ist? Ich habe in die Bremen telegrafiert, aber keine Antwort bekommen. Können Sie mir das erklären? Sie können mir doch nichts erzählen. Sie als Manager sind doch ganz genau im Bilde, was mit der Bremen los ist. Wenn Sie 100-mal das Gegenteil behaupten, wenn es überhaupt einer weiß, dann nur Sie. Nur Sie, Herr. Die Herren des norddeutschen Lloyd in New York können nur mit Mühe ihre Nerven bewahren. Auch Sie machen sich sehr ernste Gedanken. Tja, was sollen wir machen? Die ganze Halle unten steht voller Menschen, die eine Auskunft von uns haben wollen. Was soll ich Ihnen sagen? Dass die Bremen Montagmorgen fällig ist. Mehr wissen wir ja auch nicht. Ich verstehe Kapitän Ahrens nicht mehr. Wer weiß, was er vorhat. Warum schickt er nicht das übliche Ankunftstelegramm? Sagen Sie mir ehrlich, was halten Sie von der ganzen Sache? Ahrens wird in erster Linie an die Sicherheit des Schiffes denken und alles tun, um die 1700 Amerikaner nach New York zu bringen. Er weiß ganz genau, was für den guten Namen unserer Reederei davon abhängt, wenn er New York bestimmungsgemäß erreicht. Ja, was ist denn? Herr Schröder, wir haben eben die Mitteilung bekommen, dass die Hamburg-Amerika-Linie ihre in New York liegenden Schiffe angewiesen hat, sofort auszulaufen und die Rückreise nach Deutschland anzutreten. Das bedeutet also, dass die Schiffe keine Passagiere an Bord nehmen können. Und wir müssen damit rechnen, dass es der Bremen genauso geht. Jedenfalls wollen wir alle Vorbereitungen treffen. Ein Telegramm. Von der Bremen? Geben Sie her. Tatsächlich. Na, Gott sei Dank. Ankunft verzögert sich etwas infolge schlechten Wetters. Werde Sie auf dem Laufenden halten, Ahrens. Die Bremen kommt. Diese Mitteilung schlug in Amerika wie eine Bombe ein. Man wusste nicht recht, was man davon halten sollte. Ruft Deutschland nun seine Schiffe nicht zurück und gibt es keinen Krieg, oder? Pünktlich um 6 Uhr abends liegt die Bremen am Pier. Die Order der Reederei lautet, das Schiff schnellstens in New York abzufertigen, und zwar ohne Passagiere. Schon am nächsten Morgen um 6 Uhr will Kapitän Ahrens wieder abfahren. Aber... So einfach ist das nicht, Kapitän Ahrens. Die Reederei in New York ist unterrichtet worden, dass Präsident Roosevelt heute ein neues Neutralitätsgesetz unterzeichnet hat. Danach müssen alle auslaufenden Schiffe fremder Nationen nach Waffen und Konterbande untersucht werden. Aber Herr Direktor, ist es doch gar nicht möglich, ein so großes Schiff wie die Bremen in ein paar Stunden zu durchsuchen. Wenn die Amerikaner darauf bestehen, ist eine Ausreise morgen früh unmöglich. Kapitän Ahrens ist empört. Sein einziger Gedanke, wie bringe ich die Bremen wohlbehalten nach Deutschland zurück? Noch ist der Krieg nicht erklärt. Wir schreiben den 28. August 1939. Um die Durchsuchung zu beschleunigen, wird der leitende Zollbeamte sofort aufgesucht. Meine Herren, ich kann leider gar nichts... Aber Sie können doch wenigstens heute noch mit der Durchsuchung anfangen. Leider nicht möglich. Wir haben jetzt keine Leute mehr hier. Um 5 Uhr ist bei uns Dienstschluss und jetzt ist es bereits... Kapitän Ahrens ist der Verzweiflung nahe. Wertvolle Stunden gehen verloren. Er rechnet. Wenn die Durchsuchung morgen früh um 8 Uhr mit genügend Leuten beginnt, ist sie gegen 4 Uhr nachmittags beendet. Um 5 könnten wir spätestens auslaufen. Ich verliere also circa 11 bis 12 Stunden. Aber dieses Mal hat sich Kapitän Ahrens verrechnet. 36 Stunden dauerte die Durchsuchung des Riesenschiffes. Sogar das Schwimmbassin sollte aufgebrochen werden, weil es einen doppelten Boden hatte. So viel aber die Amerikaner auch suchten, sie fanden weder Waffen noch Konterbande an Bord. Am Nachmittag des 30. August ist es endlich soweit. Die fast 1000-köpfige Besatzung der Bremen hat sich im großen Speisesaal versammelt. Da stehen Stewards, Stewardessen, Friseusen, Masseusen, Köche, Maschinisten, Verkäuferinnen aus der Ladenstraße, Zahlmeister und Funkoffiziere voller Erwartung, voll ungeheurer Spannung. Denn nun wird der Kapitän über ihr Schicksal entscheiden. Es geht los. Ihr alle wisst aus den Nachrichten, wie es aussieht. Dass jeden Augenblick der Krieg ausbrechen kann. Ich bin überzeugt, dass England gegen uns sein wird. Wir haben hier viel kostbare Zeit verloren. Diese anderthalb Tage... können uns unter Umständen zum Verhängnis werden. Soeben aber habe ich die Ausreiseerlaubnis bekommen. Nun ist es also soweit. Es geht los, nach Hause. Gleich, in 10 Minuten. Alles bezieht wieder seine Station. Durchkommen werden wir. So oder so. Hurra! Noch einmal werden zwischen den Herren der Reederei und dem Kapitän Ahrens vor dem Abschied an Bord sehr ernste Überlegungen angestellt. Mit der Ausreise hat es ja nun Gott sei Dank geklappt. Ja, aber während der Zeit, die wir hier gelegen haben, sind die Briten wahrscheinlich nicht untätig gewesen. Sicher haben sie ihre Kreuzer aus Halifax und von den Bermudas draußen so aufgebaut, dass sie mich sofort verfolgen können. Und zwar so lange, bis England uns den Krieg erklärt hat. Welchen Plan haben Sie, Kapitän, um dieser Jagd zu entgehen? Das hängt vom Wetter ab. Aber eines ist sicher, meine Herren. Ich werde alles daran setzen, um gleich heute Nacht meine Spur zu verwischen. Und dann können die Engländer suchen, bis sie schwarz werden. Mittwoch, 30. August 1939. Die Bremen hat New York verlassen. 1. September 1939. Deutsche Truppen sind in Polen einmarschiert. Sonnabend, 2. September 1939. Meine Welt hält den Atem an und blickt auf Berlin und London. Hier wird die Entscheidung fallen. Krieg oder Frieden? Sonntag, 3. September 1939. England stellt Deutschland ein Ultimatum von 2 Stunden. Entweder zieht Deutschland sofort seine Truppen aus Polen zurück, oder aber England befindet sich mit Deutschland im Kriegszustand. Der Zweite Weltkrieg begann. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit ihm die Jagd nach Deutschlands größtem Schiff, dem Schnelldampfer Bremen. Wo steckte dieses Schiff? Auf dem Atlantik? Kein Zweifel. Es war ja von New York ausgefahren. Irgendwo muss sie also schwimmen. Irgendwo zwischen dem alten und neuen Kontinent. Irgendwo auf den Weltmeeren, die feindliche Flotte kontrollierte. Aber wo? Il Popolo d'Italia, 6. September 1939. Zwei große deutsche Dampfer, die Bremen und die Columbus, konnten sich in einem neutralen Hafen, nämlich Veracruz, in Sicherheit bringen. Tidensteng, Oslo, 8. September 1939. Wie wir von gut unterrichteter Seite erfahren, befindet sich die Bremen, die angeblich von englischen Schiffseinheiten aufgebracht worden sein sollte, jetzt in einem neutralen Hafen in Sicherheit. Man glaubt, dass sie auf ihrer letzten Tour von New York ihren Kurs über die isländischen Gewässer gesetzt hat und sich daher in einen neutralen Hafen retten konnte. Und zwar Reykjavik. Gazette van Antwerpen, 15. September 1939. Wie wir aus Berlin vernehmen, befindet sich die Bremen in einem spanischen Hafen. Aftonbladet, Stockholm, 17. September 1939. Das Geheimnis um den deutschen Riesendampfer Bremen scheint immer undurchdringlicher zu werden. Zuletzt berichtete das Gerücht, dass der deutsche Dampfer von Italien übernommen worden sei und unter italienischer Flagge fuhr, während ihn ein englisches Kriegsfahrzeug jagte. Jetzt befürchtet man jedoch, dass die Bremen verunglückt ist, weil ein Rettungsring mit dem Namen der Bremen an der Küste von Massachusetts an Land getrieben ist. Der Telegraph, Amsterdam, 21. September 1939. London. Nach Berichten, die heute früh in London empfangen wurden, ist der deutsche Dampfer Bremen in einem britischen Hafen angekommen unter Eskorte von Kriegsschiffen. Amtliche Bestätigung war nicht zu erlangen, doch wurde dem Bericht nicht widersprochen. Am 23. September schreibt Gazette von Antwerpen: Der deutsche Generalkonsul in New Orleans, Baron Edgar von Spiegel, hat gesagt, dass die Bremen sicher im Hafen von Murmansk liegt. Der Sonderberichterstatter des italienischen Blattes La Stampa habe die Mannschaft dort interviewt. Der Kapitän soll, nachdem er New York verlassen hatte, die versiegelte Order, die er für den Kriegsfall mitbekommen hatte, geöffnet haben. Das Schiff wurde sehr sorgfältig getarnt und vermied die übliche Route. Die Bremen hat 12 Tage gebraucht, um so zu manövrieren, dass sie außer Sicht des Feindes Murmansk erreichte, was ihr glänzend gelungen ist. Diese Zeitungsmeldung stimmte. Alle anderen hatten sich mit ihren Gerüchten, Vermutungen und Falschmeldungen überboten. Die Bremen lag in Murmansk und hatte ihre aufregendste und gefährlichste Fahrt durch Atlantik und Polarmeer glücklich hinter sich gebracht. 4045 Seemeilen wurden seit der Abfahrt von New York zurückgelegt. In 6 Tagen, 13 Stunden und 36 Minuten. Schiff und Mannschaft haben eine einzigartige Leistung vollbracht. Am nächsten Morgen nach seiner Ankunft in Murmansk erhielt Kapitän Ahrens ein Telegramm des Norddeutschen Lloyd. Sie haben durch ausgezeichnete Führung und kameradschaftliche Verbundenheit in gemeinsamer Leistung das Spitzenschiff der ganzen deutschen Handelsflotte gesichert. Der Lloyd ist stolz auf Sie und die Besatzung seines Flaggschiffs. In dankbarer Anerkennung ernennen wir Sie zum Kommodore unserer Flotte. Ja, die Bremen liegt in Murmansk. Unversehrt ist sie durch den Atlantik gekommen. Ein Mitglied der Bremen-Besatzung berichtet über diese Fahrt. Ich war als Assistent auf der Bremen und war natürlich in der Maschine und hatten natürlich mit den Nautischen nichts zu tun. Wir hatten also 3 Tage in New York, lagen wir fest, da das Schiff untersucht werden musste und auf Seetüchtigkeit geprüft. Und mit dem 3. Tage konnten wir dann rausfahren und es hängte sich hinter uns natürlich gleich ein neues, modernes englisches Motorschiff hinter uns, um unseren Kurs festhalten zu können. Und dann aber schon in der 5-Meilen-Zone merkten wir, dass das Schiff uns nicht einholen konnte und wir am Abend schon nichts mehr von dem neuen Schiff sahen. Und da hat der Kapitän gesagt, wir müssen unser Schiff natürlich verändern, denn im Allgemeinen waren sie sehr scharf auf die Bremen, sie hätten sie ganz gerne gekapert. Wir wollten erst einen 3. Chancen aufstellen, aber es langte nicht an Material und so weiter, also es war nicht möglich. Und dann sind wir aber dazu übergegangen und haben das, was wir an Farbe noch da hatten, alles mehr oder weniger in einen Pott geschmissen und haben somit das ganze Schiff einen anderen Anstrich gegeben. Es hatte dann auch den Vorteil, dass es eben im Nebel nicht zu erkennen war. Kapitän Ahrens hat mit uns gesprochen und kurz erzählt, wir würden fahren, ein Ziel hätte er nicht, aber je, wenn etwas Neues käme, würde er uns darüber unterrichten und wieder eine Zusammenkunft oben an Deck machen, sodass wir dann stets auf dem Laufenden blieben, wo wir hinfuhren. Wir hatten zuerst südlichen Kurs und rechneten alle an, dass wir Spanien anlaufen würden, aber wir wechselten dann den Kurs nördlich und da war es uns an und für sich klar, dass wir um England rumfahren wollten und irgendwo Norwegen oder sonst irgendwo an Land kam. Wenn wir geschnappt worden wären, dann wäre die Bremen angehalten worden. Aber wir waren so eingerichtet, dass das Schiff nicht in feindliche Hände überging. Wir hätten also dafür gesorgt, dass die Bremen brannte. Denn wir haben überall Ölfässer und Sonstiges aufgestellt. Es war also nicht möglich, dann noch den Brand zu löschen und somit das Schiff zu retten. Wir haben mal einen Schatten gesehen, denn wir fuhren ja ziemlich schnell. Also das, was die Maschinen hergeben konnten, haben wir natürlich rausgeholt und hatten eine Geschwindigkeit nach Kilometer gemessen, so eine 50 Kilometer. Und bei dem dort herrschenden Nebel ist es natürlich schwer, so ein Schiff fest zu bekommen und beziehungsweise es zu kapern. Wir dachten natürlich erst, es würde wahrscheinlich auf Norwegen zugehen, aber der Kurs war immer noch nördlich, also konnten wir uns natürlich auch langsam herauskristallisieren, dass es nach Russland ging. Das war an Bord natürlich immer ein großes Rätselraten. Wo geht's nun hin? Wo landen wir? Wir hatten selbst gedacht, dass wir eventuell mit Eisbergen in Berührung kämen, aber das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Wir kamen dann zur russischen Küste heraus und wir hatten da eine kleine, sehr nette Episode gehabt. Ich war gerade in der Maschine und da hieß es, guck mal rauf, du wirst erstaunt sein, was du dort siehst. Denn es ist ja so, in jeden Hafen, den wir anlaufen, und da wird die Nationalflagge gehisst. Es war also sehr interessant, vorne das Hakenkreuz zu sehen und am zweiten Mast die Sowjetsterne. Wie wir kurz vor Murmansk waren, kam uns ein russisches Torpedoboot entgegen und war am Signalisieren, aber keiner konnte Russisch. Vor der Einfahrt kam dann unser ein kleines Motorrennboot an und setzte den Lotsen ab. Der, so ist es im Allgemeinen bei der Seefahrt natürlich, erst mit einem Gläschen begrüßt wurde, aber er lehnte es strikt ab und sagt, bitte keine Dienstbestechung. Er leitete dann das Schiff in den Hafen Murmansk ein. Wir blieben vor Rede. Das hieß, wir waren nirgendwo an der Pier dran, denn dazu war Murmansk ein zu kleiner Hafen, um an die Pier zu kommen. Ein friedliches Schiff liegt im östlichsten Kriegshafen der Welt. Noch aber lag es nicht in Deutschland. Und nach Deutschland wollte Kommodore Arndt sein Schiff bringen. Fast ein Vierteljahr heißt es warten. Ein Teil der Besatzung wird in die Heimat auf Urlaub geschickt. Der Rest, der für die Sicherheit des Schiffes notwendig ist, macht seinen eintönigen Dienst. Der Tarnanstrich wird ausgebessert und auch sonst gibt es viel auf dem Riesenschiff zu tun, um es fahrbereit zu halten. Als der Krieg zwischen Finnland und Russland ausbricht, gibt es für Kommodore Arndt nur noch die einzige Überlegung... Unser schönes Schiff muss wieder dorthin, wohin es gehört. Nach Bremerhaven. Er telegrafiert nach Bremen, ob seine Rückfahrt genehmigt wird. Die Antwort lautet... Einverstanden. Ein Teil der Besatzung wird aus dem Heimaturlaub zurückbeordert. Auch hierüber hören wir einen Teilnehmer. Wir bekamen einen Befehl, uns beim norddeutschen Lloyd wieder zu melden und wurden dann nach Murmansk transportiert. Dann machten wir die Bremen wieder klar und fuhren los um Murmansk rum. Unser Heimatort war uns bekannt. Etwas höher als Narvik wurden wir dann von Begleitfahrzeugen in Empfang genommen. Das heißt, es waren Luftwaffe und 6 der 7 Zerstörer, die sich abwechselten, wurden wir begleitet, um vor U-Booten und sonstigen Angriffen geschützt zu sein. Wir hatten wohl ziemlichen Seegang gehabt. Aber große Schwierigkeiten sind insofern nicht aufgetaucht, da wir einen Schutz hatten, den wir bei der ersten Fahrt nicht hatten. Also wir fühlten uns in sich natürlich viel wohler, dass wir begleitet wurden. Also wir hatten so das Gefühl, naja, uns kann nicht so viel passieren. Wenn uns Engländer gesehen hätten, sie hätten sofort größere Einheiten herbei diktiert und hinbeordert und es wäre uns dann wahrscheinlich sehr schlecht ergangen. Dann wurde die Bremen zwischen Hamburg und Bremerhaven immer hin und her transportiert, um jeglichen Angriff auf seitens der Luft zu schützen, was natürlich nachher nichts mehr genützt hat, denn die Bremen ist dann ja aufgebrannt. Wir schreiben den 16. März 1941. Es ist Sonntag. Der zweite Offizier Ammermann macht seine übliche Runde durch das Schiff. Plötzlich stutzt er. Nanu, was riecht denn hier so? Das riecht doch angebrannt. Von furchtbaren Ahnungen getrieben, läuft Ammermann von Deck zu Deck. Sieht in den Speisesaal, in die Halle. Verdammt, das brennt doch hier irgendwo. Er läuft weiter, steht vor dem Jagdzimmer, einem kleinen Separatspeisezimmer. Er reißt die Tür auf. Wie unter einem Überdruck gibt die Tür nach und dicke Rauchschwaden quellen dem Offizier entgegen. Feuer im Schiff! Feuer im Schiff! Feuer im Schiff! Feuer im Schiff! Die Bremen brennt! Das Feuer frisst sich mit Windeseile vom Jagdzimmer durch den Fahrstuhlschacht in die Nebenräume und in den quer durch das Schiff laufenden Kabelgang. Vergeblich versuchen die Bordwehren, den Brandherd einzudämmen. Erst nach 20 Minuten kommen die Feuerwehren aus Bremerhaven. Die meisten Leute hatten wegen der bisher ungewohnten Fliegeralarmnächte bis zum Abend Urlaub bekommen. Inzwischen schlagen die Flammen hinter dem achternen Schornstein hoch. Riesige Mengen Flakmunition explodieren. Es ist ein aussichtsloser Kampf mit der Gewalt des Feuers. Gegen Mitternacht sind die oberen Decks und die Aufbauten ausgeglüht. Langsam läuft die Bremen voll und legt sich vierkant auf Grund. Es ist, als ob ein rücklings gefällter Riese in sich zusammensinkt. Wie konnte dieses Unglück geschehen? Durch Selbstentzündung? Oder Brandstiftung? Selbst die eiligst aus Berlin gekommene geheime Staatspolizei tappt im Dunkeln. Da meldet sich nach Monaten im Amtszimmer des Untersuchungskommissars ein Schiffsjunge. Schmidt heiße ich. Ich war Schiffsjunge auf der Bremen. Ich habe die Bremen angesteckt. Wegen einer Ohrfeige, die mir ein Matrose gegeben hat. Ich wollte den Matrosen mal rennen sehen. Ja, so lautet sein freimütig ausgesprochenes Geständnis. Obgleich dieser Junge, dessen Vater ein Trinker war, geistig gar nicht rege ist, war er bei seiner Brandstiftung mit großer Umsicht vorgegangen. Handelte er in irgendeinem Auftrag? Dieses Geheimnis wird wohl nie gelüftet werden. Das Urteil des Reichskriegsgerichtes lautete: Der Schiffsjunge Schmidt wird, obwohl er noch dem Jugendgesetz untersteht, zum Tode verurteilt. Das Gnadengesuch wird abgelehnt, denn der Täter hat mit einem Streichholzstrich ein Wertobjekt von 62 Millionen Reichsmark vernichtet. Der Schnelldampfer Bremen existiert nicht mehr. Sein mächtiger Kiel, der in fast 200 Rundfahrten den Atlantik von Bremerhaven nach New York durchzog, liegt verrostet auf Grund. Nicht weit von jener Stelle, an der er zum ersten Mal in das Wasser tauchte. Der gewaltige Doppelboden wurde in der Unterweser zwischen Nordenham und Blexen versenkt. Abgewrackt. Nur noch die hässlichen Reste, die aus dem Wasser ragen, erinnern an das traurige Schicksal dieses stolzen Riesen des Ozeans. Und auch an seine immer glückliche Fahrt. In unserer Reihe Klassiker des Features hörten Sie die legendäre Bremen, Lebensgeschichte eines Ozeanriesen von Dieter Rokuhl und Dieter Johansen. Unter der Regie von Gerd Westphal sprachen Heinz Klevenow, Gerd Fricke, Lüder Döscher, Heinz Klingenberg, Trudig Daniel, Hannes Krüger, Hans Henjes, Georg Eilert, Hilde Jansen, Karl Rudolf Mensch und Ilse Streu. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1952. Eine Produktion, die auch auf CD erhältlich ist, und zwar bei Hörbuch Hamburg.